There is, oh, good morning. I keep forgetting good morning. Guten Morgen, fast hätte ich es vergessen, Entschuldigung. Desculpa. That's another incredible attribute that children have, little children have. Oh. Eine weitere unglaubliche Eigenschaft von kleinen Kindern ist, they love to receive love. Sie lieben es, Liebe zu empfangen. It is incredible how hard it is for adults to just receive love. Es ist unglaublich, wie schwierig es für Erwachsene ist, Liebe anzunehmen. We always want to pay something back. Wir wollen immer etwas zurückgeben. A child love receives love with open arms. Ein Kind empfängt Liebe mit offenen Armen. And you know what's interesting? Und weißt du, was interessant ist? Cannot fool a child in this area. Du kannst ein Kind nicht täuschen in diesem Bereich. A child will know if you really love it or if you don't. Ein Kind wird wissen, ob du es liebst oder nicht. Deep down in the heart, the child will know. Ganz tief drin in seinem Herzen wird es das Kind wissen. Truly love a child, the child will just have open arms and wrap it around you and receive. Also wenn du ein Kind wirklich liebst, wird dich das Kind mit offenen Armen umschlingen und diese Liebe annehmen. So we have to become like children in this aspect too. Wir müssen also auch in diesem Aspekt wie Kinder werden. You know, I will never forget when the Lord taught me that I have to learn to just receive His love. Ich werde nie vergessen, als mich der Herr lehrte, dass ich einfach lernen muss, seine Liebe anzunehmen. So it's something, an attribute that every one of us has to really embrace deeply. Das ist eine der Eigenschaften, die sich jeder von uns wirklich zu eigen machen sollte. Once we learn that to be loved is much more important to love. Wir müssen verstehen, dass geliebt sein wichtiger ist als zu lieben. Well, hang on, Reinhard. Aber Reinhard. It's more important than to love. Aber Reinhard, das ist wichtiger als zu lieben. Natürlich ist es wichtiger. Why? Because you cannot give love if you first haven't learned to receive love. Warum? Weil du keine Liebe geben kannst, wenn du nicht vorher gelernt hast, Liebe zu empfangen. Once we understand this, we will become like little children and just drink up the love of the Father. Wenn wir das einmal verstanden haben, werden wir wie kleine Kinder und trinken einfach die Liebe des Vaters. And just soak up love. Wir saugen diese Liebe dann einfach auf. Once we become children and drink up the love, we will become fountains of love. Und wenn wir Kinder sind und diese Liebe trinken, werden wir zu Brunnen der Liebe. And little children who just drink up love, then they become such lovable and loving children. Und kleine Kinder, die diese Liebe trinken, werden einfach so liebevolle, liebende Kinder. I want to challenge you. Ich möchte dich herausfordern. You need to learn to become like a child in all of these areas that we talked about. Du musst lernen, in all diesen Bereichen, die wir besprochen haben, wie ein Kind zu werden. So stop putting your focus on all of those religious attitudes. Hör also auf, deinen gesamten Fokus auf diese ganzen religiösen Haltungen zu legen. Werde wie ein kleines Kind. Deep inside of you, you were created with the desire to be loved and accepted. Ganz tief in dir drin wurdest du mit dem Wunsch geschaffen, geliebt und angenommen zu sein. That's how God has created us. So hat Gott uns geschaffen. Because God created us as the object of His love. Therefore, we have a need to be loved. Gott hat uns als das Objekt seiner Liebe geschaffen, und dafür haben wir es nötig, geliebt zu werden. You know, I had a really interesting experience. Ich hatte ein wirklich interessantes Erlebnis während unserer letzten Schule des Prophetischen. And here is what happened. Folgendes ist geschehen. I was talking about this area that we were created to be the object of God's perfect love. Ich hatte darüber gesprochen, dass wir geschaffen wurden, das Objekt seiner perfekten Liebe zu sein. And there was suddenly these questions and questions and this discussion, and it was all off track. Und dann waren da plötzlich viele Fragen und Diskussionen, und plötzlich lief alles aus dem Ruder. All about how we have to love, how we have to love, how we have to love. Es ging immer darum, wie wir lieben müssen, wie wir lieben müssen und wie wir lieben müssen. You know, and finally I said to these people. Schlussendlich habe ich zu diesen Leuten gesagt, guys, this is not the key. This is not what we are talking about. Leute, das ist nicht der Schlüssel, darum geht's nicht. Okay. Here now we are talking about learning to be loved. Es geht jetzt darum zu lernen, geliebt zu sein. Now, of course we have to love as Christians. That's clear. We don't have to even think about that. Natürlich müssen wir als Christen lieben. Das ist klar. Darüber braucht man gar nicht nachdenken. But the important thing is this. Aber das Wichtigste ist Folgendes. Unless we learn to truly drink up love like little children do. Bevor wir nicht lernen, wirklich diese Liebe zu trinken, wie es Kinder tun, our life will always be limited. Wird unser Leben immer und immer limitiert sein. Become like a child. Also werde wie ein Kind. Enter the kingdom. Trete ins Königreich ein. And reign in the kingdom of God for 1,000 years because you've made yourself like a little child. Regiere im Königreich für 1,000 Jahre, weil du ein kleines Kind geworden bist. So I invite you on an incredible and beautiful journey. Ich lade dich auf eine wunderbare und unglaubliche Reise ein. A journey to love, to learn to be loved and to love. Eine Reise der Liebe, um zu lernen, geliebt zu sein und zu lieben. To learn to become like a little child. Eine Reise, um zu lernen, wie ein kleines Kind zu werden. A journey to learn that into the kingdom there's only one way. Eine Reise, um zu lernen, dass es nur einen Weg ins Königreich gibt. Only way is to learn to become like a little child. Und dieser einzige Weg heißt, so zu werden wie ein kleines Kind. I'll finish this series of devotional. Wir beenden somit diese Andachtsserie mit folgendem. Goodbye, my little children. Auf Wiedersehen, meine kleinen Kinder. See you tomorrow. Bis morgen.